Leute, hört jetzt die Geschichte, die das Leben selbst erzählt. Es sind wahre Zeitberichte über Schichtels Zauberwelt. Ja, das Wandern, die Gewerbe, lag den Ahnen schon im Blut. Ross und Wagen war das Erbe und ein kühner Lebensmut. Mit dem August sind's vier Brüder, die im Wagen weiterziehen. Das Geschäft geht immer müder, nix ist in der Kasse drin. Ja, es fehlen die Moneten und der Magen knurrt dabei. Trotzdem blasen zwei Trompeten wunderschön die Lorelei. Also auf geht's, Xaver. Machen wir geschwind eine Probe. Mit was für ein Stück denn? Na ja, das mit dem Tod spielen wir halt wieder. Da ist der Gewand, schlupf rein. Na, Johann, das hat keinen Tag mehr. Es muss uns was Neues einfallen. Jetzt fang nur an. Es werden uns schon ein paar neue Witze einfallen beim Probieren. Ich sag dir, die Kasperspielerei hat keinen Tag mehr. Der alte Hut zirkt immer. Hast du das ja gesehen den letzten Tag? Wir brauchen jetzt einmal ein neues Stück, ganz was anderes. Weißt du, was Modernes. Verstehst du? Was Modernes? Na ja. Recht hast du ja. Aber von heute auf morgen geht das nicht. Aber wir müssen heute Nachmittag schon eine Vorstellung machen. Die Kasse ist leer. Aha, jetzt geht's wieder aus dem Loch. Die Kasse ist leer. Ist ja kein Wunder, wenn der August... Also geht's zurück, Xaver, das Schimpfen führt zu nix. Wir müssen arbeiten. Fang an. Nein, ich mag jetzt nicht mehr. Für was denn? Für wen denn? Für die hergelaufene Schulreiterin? Schluss, sag ich aus, ich mag nicht mehr. So, aus. Soll es unter uns Brüder Streik geben, kaum, dass der Vater unter der Erde ist? Deswegen braucht es nur lang keinen Streik geben. Okay. Aber du weißt das so gut wie ich, Johann, dass für uns vier schon kaum mehr langt. Wenn da jeder von uns ein Brat mitziehen möchte. Also gut, dann müssen wir halt mit August reden. Wo ist er denn? Ersten Jahr. Beim Wagen drüben tut er mit Julius die neue Musik einstudieren. Da waren wir ja glatte Deppen. Eine vom Zirkus, eine Schulreiterin. Überhaupt, ich kann das Frauenzimmer nicht leiden. Ist ja wahr. Wir können in unserem Geschäft mit der Schulreiterin nichts anfangen. Und ohne mit einem Kind können wir schon kleine brauchen. Also pass auf, was sagen wir denn dann zum Gustl? Er soll ich zum Teufel jagen, was denn sonst? Willst du ihm das sagen? Weil er mir da schon recht viel Ding, der wenn's nicht nachschmeißt. Was ist dann? Ach, da bist du ja, Gustl. Hast du uns vielleicht gehört? Nachher weißt du ja, wie du bist. Was ist dann, hab ich gefragt. Dann schmeiß ihn aus. Du, so. Du schmeißt meine Braut aus. Ja, und steht auf ihr gar nichts, wenn sie sich nicht Schnee drückt. Aha, so steht's also. Es geht einfach nicht mehr, Gustl. Das musst du doch selber einsehen. Das Geschäft geht allerweil schlechter, seit der Vater tot ist. Wir können doch auch nicht nur deine Lora durchfordern, nur dazu mit dem Dirndl. Ja, arbeitet's vielleicht nicht mit. Kocht's nicht für uns alle, sitzt's nicht an der Kasse. Kasse? Es ist der vorher mit dem Teller gegangen. Schluss ist jetzt einmal, sag ich. Es tut einfach nicht mehr gut, Gustl. Und am Ende wird eine saudumme Geschichte raus. Also, wenn es so steht, dann müssen wir halt auseinandergehen. Ja, und das besser heute wie morgen. Sagst du es ihr nachher selber? Was? Wem? Na ja, deiner Lora. Das gehen muss. Ja, so, und das habt ihr euch eingebildet, dass ich meine Lora ausschaffe. Ja, Gustl, hast du es nicht gerade selber gesagt? Was? Dass wir auseinandergehen müssen, habe ich gesagt, ja. Aber wir gingen auseinander. Lora! Ja! Komm her und bring Hannerl mit. Und die Sach! Was? Mir? Auseinandergehen? So? Und das Geschäft nachher? Sind wir vielleicht das Geschäft verkaufen, dass wir die nachzahlen können? Das Geschäft verkaufen? War ja mal schon drum. Buben hat der Vater allebei gesagt, der hat das Geschäft in Ehren halten. Der Großvater ist schon gefahren damit, der Vater ist gefahren damit. Nein, ich will nichts von euch. Ich bin mir Kerl nur, dass ich gehe, wie ich da stehe. Was ist denn da eigentlich los? Das brauchst du nur fragen. Auch grad du. Komm, Lora, nimm Hannerl am Arm. Ich meine, ihr solltet es euch noch überlegen. Lora, sei stark, das hat keinen Wert mehr. Also, Brüder, ich sag euch zum Abschied, wie unser Vater gesagt hat. Der hat das Geschäft in Ehren halten. Und für Gott. Die Geschädel. Ja. Jetzt ist er wirklich gegangen, der Gustl. Ja, haben die vielleicht rausgeschmissen. Ist am Ende schon drum. Keine Zeit, dass er uns abgeht. Red nicht so satt um den Herr. Hättest du das Frauenzimmer durchgeschleppt? Ich? Warum gerade ich? Überhaupt hat das jetzt keinen Wert. Du hast gesagt, es soll unter uns keinen Streit geben. Und jetzt fangst du schon an. Wir müssen arbeiten. Also, gib das Gewand vom Tod her. Fangen wir an. Bleib still, oder? Jetzt verschnaufen wir ein bisschen. Es ist jetzt schon ein wenig schnell gegangen. Ja. Gustl? Ja? Wo willst du denn jetzt hin? Wohin will ich? Und mei, woher, wohin, wenn man das wisst. Der Weg wird schon wohin gehen. Da schau um, Lora. Unser Wagen mit den kleinen Fensterläden. Und neben die Stufen liegt der Karo in der Sonne. Gustl, mein Nagelstück. Ja. Siehst du vom Fenster dort? Mhm. Mein Nagelstück, den, was du mir geschenkt hast. Ja. Jetzt bläst halt statt meiner der Johann mit Julius Trompeten. Hat schon was los, der Johann. Und der Julius. Aber ein Gesang für sich erst nicht. Ja, aber du, wie sie es jetzt überhaupt machen will? Was meinst du? Na ja, zu dritt. Wir waren ja da allerweil zu viert in unserem Geschäft. Ja Gott, jetzt bläst der schon wieder an der gleichen Stelle im falschen Ton. 100 Mal habe ich es ihm schon gesagt. Ich glaube gar, du kannst dich noch drüber ärgern. Na, da sollst du dich nachher nicht ärgern. Ach so. Hast du eigentlich recht. Komm, schau noch mal zurück, Lora. Ja, was noch gerade besonders droh ist an so einem Wohnwagen, was so eine Gewalt hat. Schau noch mal zurück. Vielleicht, dass man lang kann, solch einen Wagen mehr sehen. Gustl? Was? Gustl, kehr um. Was sagst du? Kehr um, Gustl. Ja, was redst du denn jetzt da daher? Was, Gustl, ich mein, allein sollst du umkehren. Was? Ja, was dir nicht einfällt, weil ich jetzt ein bisschen geträumt hab. Ich glaub, du kennst deinen August Schichtl noch schlecht. Da schau vor, Tannerl ist schon weit voraus. Jetzt schauen wir aber gleich, dass wir hier nachkommen. Ich hätte jetzt schon gemeint, mein Gustl hat Schneid verlassen. Oh mein, Lora. Schau, das ist ja so eine Geschichte mit dem Schneidarm. Genau weiß man es nie, wie weit es langt. Aber die, die am lautesten schreien, die haben am wenigsten. Gustl, der Karo. Ja, Karo, was fällt denn dir rein? Ja, schau's nicht gleich, dass du heimgehst. He? Marsch! Nicht schimpfen, Gustl. Brav ist der Karo. Du bist uns so weit nachgelaufen. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, gehst nicht gleich heim. Der lässt dich nicht mehr fort, ja. Wir können aber doch den Hund nicht mitnehmen. Schau nur, jetzt ist er schon voraus bei der Hannerl. Und das Hannerl setzt sich auf seinen Bugel auf und dahin geht's. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Naja, da können wir halt nichts machen. Wir haben ihn ja nicht gerufen. Eben. Ich nehm's als ein gutes Zeichen. Weißt, Gustl, wir werden uns schon durchbringen. Schau, jetzt ist das auch wieder was wert, dass dir dein Vaters Korbmacherhandwerk hat lernen lassen. Ich hilf schon fleißig mit und tu ein Kerb zusammenholen zum Flicker, gell? Kerb zum Flicker, so? Ja, und ich verkaufe auch die Neue, was du machst. Wirst du das sehen? Kerbflicker, Kerbmacher. Nein, Lora, da wird nichts draus. Ja, Gustl? Mithelfer wirst du wohl müssen, Lora. Und die kleine Johanna wird auch bald mitarbeiten müssen, aber Kerbmacher, nein. Ja, Gustl, was hast du nachher im Sinn? Ja, Geschäft anfangen, Theater spielen halt. Du bist schon gut. Wir haben ja kein Theater nicht. Na ja, dann müssen wir uns halt eins bauen. So? Und mit was für ein Geld denn? Hast du vielleicht eins? Ich hab fein nix. Was? Gar nix? Oh, da schau her. Ganze 16 Pfennig. Ja, und ich? Warte mal da. Da, ich hab 42. Siehst, haben wir miteinander 58 Pfennig. Das ist unser Anfangskapital. Oh, mein Gustl, du bist ja wirklich ein Künstler. Da lachen uns ja die Leute aus mit deinem Anfangskapital. Was? Da müsstest du ja ein Zauberer sein. Kann man wissen, was in einem drinsteckt? Probieren wir es halt. Das Zaubern. Ja. Wohlbekomm, Herr. Dankeschön. Vielen Dank, Herr. Hallo, hallo, Herr Wirt. Herr Wirt. Ja, bitteschön, der Herr wünscht. Das ist ja ein Mordsbetrieb da drüben, was? Ach so, beim Kasperl, der da drüben. Ja, ja. Was? Ein Kasperl, der da? Na ja, mit dem Wetter, gell, da haben sie Glück und dann gleich da. Neben dem Biergarten, nicht wahr? Das zieht natürlich schon Kleid an, ne? Ja, ja, das Wetter ist günstig. Ja. Die ganze Woche schon. Ja, es ist aber schon noch was anderes dabei. Der versteht es auf eine ganz besondere Art des Puppenspiels. Der zieht die Kinder mit ins Spiel. Nein, nicht. Das ist ein Teufelskerl. Der hat immer ein volles Haus. Aber nicht bloß die Kinder, wissen Sie, die Großen, die haben den gleichen Spaß dran. Und abends, da spielt er ja nur für die Großen. Sieh, da gibt's immer einen riesen Gaudium. Ja, und hinterher, da habe ich nach dem Biergarten voll Kundschaft. Ja, das kann ich mir denken. Sagen Sie mal, kommt der von weiter her mit seinem Theater? Hm? Ja, das ist eine ganz kuriose Geschichte gewesen. Passen Sie auf, wie lange ist das jetzt her? Ja, gut 14 Tage, da ist er dahergekommen mit seiner Frau. Viel mehr, da war es ja noch gar nicht seine Frau. Ja. Und fragt nach dem Breiwirt. Ja, ja. Na ja, sag ich, der bin ich selber, was er möchte. Ob ich mich nicht an einem guten Pulcinelli-Theater beteiligen möchte, da auf der Wiesenwander, nicht wahr? Na ja, sag ich, wenn es eine gute Sache ist, da lasst ihr ja drüber reden. Und was er dazu brauchen denn? Er wird halt kein Geld gehabt, einmal. Oh, 58 Pfennig, sagt er. Hätte er immerhin. 58 Pfennig, ja. Ja, das ist, ja. Na ja, also, da fehlt freilich noch allerlei, hab ich gesagt. Ah, fürs Erste, man da bloß auf 8 Tage Kost und Logis. Und dazu noch ein Dutzend große Fassspunde von Hektoliterpanzen. Das andere, das hätten Sie alles selber. Fassspunde, ja, sagen Sie mal, wozu denn die? Na, also schauen Sie, haben wir sie auch nicht denken können, nicht? Aber nach ein paar Tagen, denke ich mir, muss ich doch einmal nachschauen, was der Kerl treibt. Ja, ja, klar. Da sitzt er doch hinten im Salettl und schnitzt dann so einen Spund miteinander, dass gerade so die Spähen fliegen. Und daneben, da liegen schon ein paar wunderschöne Theaterpuppenköpfe. Fix und fertig. Ja, da ist er. Ah, und neben ihm, da sitzt sie, ne? Seine Lora. Und schneidet aus ihrem bunten Schurz und ein paar alte Lumpen die Kasperlgewänder. Na, das ist also, das ist wirklich kurios. Ja, ja, da hab ich's aber dann gewusst, was er da gemeint hat, nicht? Dass er das andere alles selber hätte. Na, also, kurz und gut, ich hab ihm dann halt noch das Geld geliehen für Latten und Stoff zum Theater bauen. Nicht? Jetzt hat es mir auch Spaß gemacht, wissen Sie? Ja, sagen Sie mal, ja, hat er denn das Theater etwa auch selber gebaut? Ja, wie das einer sagt. Und dann sind sie eines Abends ins Heim gekommen, die zwei, und haben gesagt, so, heute haben wir geheiratet. Ja, und jetzt geht's los. So, als wenn das gar nichts gewesen wäre. Ja. Auf geht's beim Schichtl, hat er gesagt. Ja, das war jetzt gerade vor 8 Tagen. Das ist ja fast unglaublich, was? Den muss ich mir jetzt doch einmal anschauen, diesen Schichtl. Jetzt ist aber, glaube ich, gerade aus. Der Kasperl geht's aus. Alles geht einmal zint. Das Spiel ist jetzt aus und drum klatscht's in die Hint. Dieses war der Schluss der heutigen Nachmittagsvorstellung. Und wenn es sollte gefallen haben, so bitten wir um freundliche Rekommandierung sowie Weiterempfehlung. Heute Abend wird zum ersten Mal das gänzlich neue Stück zu sehen sein, Kasperl in Paris, bei feenhafter Beleuchtung des ganzen Gartens. Ja. 14, 16, 17, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 18, 20, 40, 60. Du, Lora! Lora! Was schreist denn so gespielt? Ich bin doch da. Lora, 18 Mark und 65 Pfennig. Du, so viel war's noch nie. Kasperl! Du, dir gebe ich gleich einen Kasperl, gell? Gustl. Du, stell dir vor, Gustl, dem Wirt haben wir schon alles zurückgezahlt. Ein schuldenfreies Geschäft. Und schon über 50 Mark auf der Seite. 50 Mark, Gustl. Lora, jetzt nur so ein paar Tage und im nächsten Ort auch und noch eine Zeit lang so erbracht wieder. Lora, Dann wirst du bald lange führen. Für einen ganz kleinen Wagen. Mit grünen Fensterläden dran. Und vor den einen Fenster müssen der Nagelstock stehen. Und vor dem Wangenpferdl. Du, das müsste schön sein. Sie können jetzt bitte ein Stückchen mitfahren auch. Ruhig, Caro. Mitfahren willst? Wo willst du denn hin? Mein Herr, gar nirgends. Oder wo Sie halt hinfahren. So, so. Und was treibt so ein Frauenzimmer mit einem Bündel unterm Arm auf der Landstraße? Hanno, auf der Wanderschaft bin ich halt. Aha, bist wohl die Eltern daheim weggelaufen? Ich hab keine Eltern, nimmi. Ja, warum sagst du denn das nicht gleich? Sag einmal, verstehst du was vom Kochen und vom Quantflicken? Ich bin ja ein Frauenzimmer. Sie sagen's ja selber. Willst bei uns bleiben? Bei Ihnen? Ja, ja, ja freilich, wenn Sie mich brauchen können. Wie heißt denn? Anna Häusi. Also Anna, steigst hinten ein und hüpfst meiner Frau und gratulierst ihr gleich zum Geburtstag. Lora! Ja, was ist? Da kommt die Anna, die schenke ich dir zum Geburtstag, gell? Hier, Hansl, hier! Hier, hier! Herr Direktor, Herr Direktor! Was? Ach so! Ja, was gibt's? Herr Direktor, Ihre Frau sagt, ich soll fragen, was Sie heute abends zur Eröffnungsvorstellung anziehen. Den schwarzen Gehrock oder das blaue Fräckle? Und was wollen Sie heute Mittag zum Essen? Pfannkuchen oder Ochsenaugen? Weiß ich noch nicht. Also, was ziehen Sie dann heute abends an? Ochsenaugen. Julius, da, schau dir das an. Was? Ein Großrheiner Landbote? Schmarrn, doch nicht den Kopf. Da unten die Lokalnachricht sollst lesen. Ach so. Die junge, überall freudig begrüßte Wanderschau von August Schichtl. Ach, das ist ja interessant. Ja, sei still. Lies weiter, Julius. Von August Schichtl, der sich mit seinen originellen Zaubereien und seiner kernigen Art rasch in alle Herzen zaubert, wird ab 20. dieses Monats in Großrheinau und den Nachbarorten gastieren. Aha. Also zaubern tut er jetzt, der Gustl? Er wird schon so ein fauler Zauber sein. Na, Ideen hat der Gustl aber schon immer gehabt, Xavier. In dem Fall hat er sogar eine ausgezeichnete Idee gehabt. Wieso? Warum? Seid ihr schwer für den Begriff. Der macht ja die schönste Reklame für uns. Heute ist der 18. Morgen früh sind wir in Großrheinau. Ach so. Also los, fertig machen. Wir fahren. So, das ist ein guter Platz, da wird aufgebaut. Gustl, schau doch, da drüben auf der Wiesn bauen ja gerade andere auf. Das ist ja... Gustl, das sind ja deine Brüder. Aber wir bleiben da. So. Hey, er da. Hä? Meinen Sie vielleicht mich? Ja, steht das uns keiner da und halt Maul auf den Pfeil, als wie du. Hast du gearbeitet? Druckt dir noch das? Na, red nicht so dumm daher. Du gehst jetzt mit mir zum Plakat abpappen und nachher kannst du mithelfen beim Aufbauen, statt dass du dich da drüben zugaufst. Wenn du das richtig machst, kriegst du auf die Nacht einen Freiplatz. Oh, mich haben's gehört. Sie, Herr Direktor, so kann der eine Wagen aber nicht stehen bleiben. Da steht's Hinterteil noch zweit drüber. Ja, wenn nur bei dir das Hinterteil richtig steht. Aber hast schon recht, muss ich halt noch ein bisschen rüberfahren. Ja, ging es weg. Den hebe ich hinten ein Stückchen rüber. Du, den Wagen. Mit dem Maul, gell? Nein, nein, das macht der Grammerluckel mit einer Hand. Oh. So, da. Also, Grammerluckel, wenn du willst, kannst du bei uns bleiben. Aber mit alle zwei Händen. Du kriegst eine Nummer als Kraftmensch. Heute Nachmittag ist Generalprobe. Geh, Lora, gib uns die Plakate raus. Ja. Auf dem Schammel links, gleich unter dem Fenster. Da. Dankeschön. Da, Luckl, nimm die Hefte. Ja, ist gut. An jeden Baum und an jedes Haus kommt dann sie. Du gehst dort rüber und ich geh da. Caro, komm, darfst mitgehen. Ah, der Herr August klebt auch Plakate. Ah, geschafft, Herr, du. Ihr seid es. Grüß Gott. Ihr wollt doch nicht am Ende da bleiben. Ich hab hier vorausbelegt. Bitte nicht so auf. Vorausbelegt. Gib uns lieber den Hut zurück, den du uns geschwind hast. Caro, gib mir Ruhe. Der Hund ist uns nachgelaufen. Aber wenn du Lust hast, kannst du ihn natürlich wieder mitnehmen. Vielleicht brauchst du ihn notwendiger zum Schulden fressen. Also, was ist? Wollt ihr weiterfahren? Das fällt uns ja gar nicht ein. Wir können hinfahren, wohin es uns passt. Ach so, ja. Unter uns Fahrende gut ja manches Gesetz nix. Aber bis jetzt habe ich allebei gemeint, es gibt unter uns ein Gesetz von Mensch zu Mensch. Wenn schon nicht von Bruder zum Bruder. Aber wenn ihr Feindschaft wollt, auch gut. Dann kommt es bloß drauf an, wer es länger aushält. Komm, Caro, komm. Du mit dem bisschen Hokuspokus. Saustall. Naja, der hat uns gezeigt, dass er der Stärkere ist. Er hat die Bude voll. Und ich die Nasen. Sogar ein Schmarrn. Und wir hätten halt einfach anfangen sollen mit dem Spielen. Vor wem denn? Vor die leeren Bänke? Die 20 Leute, die bei uns rumgestanden sind, sind ja auch noch sie am Übergelaufen, wie er angefangen hat. Wie er es bloß macht. In ein paar Jahren zwei Wohnwagen und ein Musikautomaten. Als wir wen er zaubern könnte. Ja, kommt schon. In der Zeitung steht's ja. So, jetzt ist Schluss. Ja, mit uns auch. Aus, abbauen. Hab ich nicht gleich gesagt, wir hätten lieber fahren sollen. Ja, gleich gesagt. Warum hast du nicht gleich gesagt, wir sollten uns eingraben lassen? Prost, seid stark, du Kinder. Ja, Brüder, jetzt ist es halt so. Ich kann natürlich auch hinfahren, wohin ich will. Auch dahin, wo ihr hinfahrt. Aber das hat ja keinen Zweck. Ich mache euch einen Vorschlag. Ja, da habt ihr ja Landkarten am Wagen. Dann geht's nur einfacher. Also, da oben fahrt ihr hin und da unten fahre ich. Das sagt ihr jetzt hoffentlich ein, dass es so besser ist für uns alle. Wenn ihr euch nicht dran halten wollt, dann müsst ihr es unter euch ausmachen. Also, noch was wollte ich euch sagen, bevor wir auseinandergingen. Denkt dran, was unser Vater allebei gesagt hat, Brüder. Und ich sag euch jetzt, wer von uns die Berufsehre nicht sauber hat, der soll es fahren bleiben lassen. Der gehört nicht auf die Landstraße. Also, lebt's wohl, Brüder. Müssen uns wir das sagen lassen? Freilich. Er hat ja eigentlich recht. Wir könnten ja heute noch beieinander sein. Ja, geh noch grad nie zu ihm, Julius. Hab nie vielleicht nass geschmissen? Ja, wer denn sonst? Wer hat denn so lang drin seiner Zeit? So, geht's jetzt an mir nass? Ihr kennt's mich alle miteinander, Morflecker. Macht euren Scheißladen an, oder? Brüder sind oft grundverschieden, streiten sich gern miteinander. Der Erfolg ist dem beschieden, der Humor hat und Verstand. Ja, den August muss man loben, der hat Fleiß und Ambition. Darum geht's mit ihm nach oben, wie in einem Luftballon. Gut 12 Jahre sind vergangen seit dem brüderlichen Streit. Das kleine Hannerl schminkt die Wangen, 17 Lenze zählt die Maid. Am Trapez turnt schon die Kleine, sie ist eine Koryphäe. Von der Donau bis zum Rheine, kennt man Schichtels Faride. Was ist denn? Wo sind wir denn? Guten Morgen, Frau Direktor. Auch schon wach, ja? Da sind wir, alles aussteigen. Fahrt ihr gleich noch nix drüber? Da sind wir schon. Ja. Wie ist denn das Wetter, Gustl? Mehr zum Geschäft? Wie das Wetter ist, fragt's. Und dabei lacht ihr so mitten ins Gesicht nicht. Ja, wirklich. Weißt, ich hab erst gerade so ein bisschen blinzelt. Du Gustl! Was denn? Du, mir hat was Lustiges dran. Kommt dir was anderes auch dran, als wir was Lustiges? Der dritte Wagen ist auch da! Kommt da her, bitte! Du, gib mir doch einmal meinen Schlafrock her. Sind unsere Wänge schon alle da? Gerade kommt der vierte. Du hast die zwei Backwänge fein. Ist Johanna schon auf? Nein, ich hab's noch nicht gesehen. Aber soll sie noch ausschlafen, muss für ihre 17 Jahre sowieso zu viel arbeiten. Die Trapezarbeit strengt an. Ja. Aber wenn die Pferde alle ausgeschirrt sind, dann wacht schon auf. Das wäre das erste Mal, dass unser Johanna nicht selber die Pferde einen Hafer bringen darf. Warum bist denn du überhaupt schon angezogen? Oder. Ja, Gustl, bist du schon wieder nicht ins Bett gegangen? Aber das macht doch nichts. Schau bei der Nacht, wenn alle schlafen und der Wagen fährt sich die Stadt dahin. Da habe ich am besten Ruhe zum Nachdenken. Was denn, wie gerade zum Studieren hast? Ja, über eine neue Nummer halt. Okay. Wir haben doch erst die große Geistererscheinung und die neue Zaubernummer rausgebracht. Macht nix, Laura. Was, der Schichtel muss allerweil einen Vorsprung haben und ich möchte, dass das Geschäft weiterwächst. Du, jetzt muss ich aber raus draußen fangen, schon das Abladen noch zum Aufbauen. Ach so, dein Traum hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Ah ja, mein Traum. Also pass auf, mir hat geträumt, wie wir damals vor 12 Jahren miteinander Kasperltheater gespielt haben. Was? Bei dem Breiwirt, wo wir angefangen haben, weißt du? Ja, ich weiß schon. Und wie wir uns das so schön vorgestellt haben. Unseren eigenen kleinen Wagen und ein Pferdl davor. Mhm. Und dann hat mir geträumt, wir haben einen Wagen gehabt und ein Pferd und sind gefahren damit. Und das war aber alles bloß ein Traum. Hat dir geträumt? Ja. Dass das bloß ein Traum war? Ja, so spaßig, gell? Aber weißt, wenn ich jetzt da zum Wagenfenster nachschau, wie es unsere Blitzer über den Wagen wieder schön nach der Reihe hergefahren haben, unsere Burschen, und, und wie es unser Theater aufstellen, ja. Schichtels Zaubervariete. Und ich denke zurück. Siehst, dann kommt mir es wirklich wie ein Traum vor. Wie ein schöner Traum. War aber ein gutes Stück Arbeit dabei bei deinem Traum. Du, ich meine, ohne die Arbeit war er gar nicht so schön gewesen. Oh, ich glaube gar, du möchtest heute in aller Früh das Tanzen anfangen. Du Lora, trau dich doch nur mal so. Ja, so, genau so. Ja, was hast du denn jetzt? Geht zu, tanzen nochmal so, dass der Schlafrock fliegt. So, ja, so, sehr schön. Gut, Laura, gut, ganz gut. Ja, schön. Ja, was hast du denn jetzt eigentlich? Was ich hab, unsere neue Nummer habe ich, Laura. Du weißt was, einen Serpentinentanz mit seidenen Schleier und eine indisch-ägyptisch-chinesische Zaubermusik dazu und einen feurigen Erleichterungseffekt. Pass auf, Laura, das wird ein ganz großer Erfolg. Miss Laura in ihrem Feuer-Flammentanz. Bravo, Laura, bravo. Naus. Ja, mein... Was hab ich gesagt, Laura? Die Leute sind mir narrisch. Ja. Johanna, ist fertig. Wie weit ist denn schon? Der Krafttakt ist gleich aus, los! Ja, komm! Damen und Herren, die Direktion hat die Ehre, um besondere Aufmerksamkeit zu bitten für Wanda und Harald in ihren tollkühnen Trapezkünsten. Die Trapezmaid ist aber verdammt hübsch. Na, war mein Einfall nicht großartig? Die Vorstellung hier ist doch überhaupt die Krone von unserer kleinen Landpartie. Jedenfalls viel besser, als man es von solchen Fahrenden gewöhnt ist. Hey! Ela! Hopp! Aber was hat denn bloß der Gebhardt? Ja, eben, Fritz, du sagst ja keinen Ton. Wohl restlos verschossen in die Trapezweit, was? Er möchte aus dem Luftakt einen Lustakt machen. Ach, seid doch nicht so geschmacklos. Hallo? Dina? Ja? Der Herr wünscht? Sagen Sie, wie heißt denn die Trapezkünstlerin? Miss Wanda? Ja, das weiß ich schon. Hier, nehmen Sie mal. Ich möchte wissen, wie sie wirklich heißt. Besten Dank, Herr. Das ist unser Fräulein Johanna. Jetzt zieh doch mal auf. Nein, Miss Wanda ist jetzt fertig. Hallo. Entschuldigen Sie, ich suche den Künstlerausgang. Ja, hier ist er. Eben. Ich dachte, hier müssen Sie ja wohl herauskommen. Ich? Ja, ich wollte Ihnen nämlich sagen, dass... Ach, wollen wir nicht gehen? Ich muss zu meinem Wagen über, sonst erkälte ich mich. Ach so, ja, natürlich. Übrigens, gestatten Sie, Fritz Gebhardt. Ich wollte Ihnen nur sagen, Fräulein Johanna, dass ich Sie sehr bewundert habe und dass Sie mir sehr gut gefallen. Oh, danke schön. Wie lange bleibt das Theater denn noch hier? Ja, 8 Tage vielleicht. Mhm. Sind Sie schon lang dabei? Ich? Von klein auf. Und der Direktor ist doch mein Pflegevater. Ach, so ist das. Sie sind aber nicht von hier? Oh nein, ich wohne drüben in der Stadt. Wir haben nur einen kleinen Ausflug gemacht. In der Stadt, ja. Und Sie sind nie in der Stadt? Oh doch, auf den großen Volksfesten. Und im Winter, da wohnen wir in München. Na also, München ist ja viel größer. Ja, aber nur im Winter, ein paar Monate. Oh. Und die Eltern, die sind sehr solid. Ja, das ist jetzt mein Wagen. Aber wollen Sie nicht wieder reingehen? Jetzt läuft gerade die Schlussnummer, die große Geistererscheinung. Oh, Geistererscheinung. Wie ist das denn? Sehr schön und lustig. Eine Zauberpantomime, wo fast das ganze Personal mitspielt. Und der Vater ist natürlich die Hauptperson. Am Schluss erschießt er immer den Tod. Jeden Abend? Ja. Oh, der arme Tod. Und er lebt immer noch. Kommen Sie morgen auch wieder in die Vorstellung? Oh, das wird nicht gehen. Ich möchte schon, sogar sehr gern, aber ja, ich muss mich um mein Geschäft kümmern. Um Ihr Geschäft? Ach so. Ja. Tut es Ihnen leid? Möchten Sie das hören? Ja, bitte. Sagen Sie es. Ja. Es tut mir leid. Warum habe ich das jetzt sagen sollen? Muss ich Ihnen das wirklich noch erklären? Weil ich wissen wollte, ob Sie... Weil ich... Ach was, weil ich mich einfach selber nicht mehr kenne. Johanna. Sie müssen jetzt gehen. Die Vorstellung ist gleich aus. Ich muss dich etwas fragen, Johanna. Willst du mit in die Stadt kommen? Als meine Braut. Bitte geh's. Geh jetzt. Sag, willst du? Es ist mir ernst. Ach, ich weiß nicht. Das geht doch nicht. Sehr gut geht es. Du wohnst so lange in einer anständigen Pension. Ich will nachher gleich mit deinem Vater reden. Der Vater wird das nie zugeben. Da, es ist aus. Man darf uns hier nicht sehen. Also, jetzt ist es gleich 10? Kurz vor 12 geht noch ein Zug, mit dem muss ich fahren. Du, ich warte am Bahnhof auf dich. Wirst du kommen? Johanna. Geh jetzt. Bitte. Wer kennt nicht die Allmacht der Liebe? Das stürmische Brausen im Blut. Johanna, bezähm deine Triebe, und löscht eine brennende Glut. Wenn du auch dein Herz hast verloren, Johanna, so reiß doch nicht aus. Wer einmal im Wagen geboren, der passt in kein Spießbürger Haus. Tag, Frau Hagelmann. Herr Doktor, schon da? Ja. Grüß Gott. Gute Reise gehabt. Dankeschön, es geht. Wie immer, Frau Hagelmann? Ja, Herr Doktor, Zimmer 4, wie immer, ist schon gerichtet. Das ist recht. Dankeschön. Na, kleine Ausreißerin. Woher wissen Sie, hat Ihnen Fritz, ich meine, hat Herr Gebhardt Ihnen gesagt, dass ich... Herr Gebhardt? Keinen Ton. So wahr ich Mutter Hagemann bin. Und warum sagen Sie dann kleine Ausreißerin zu mir? Ach Gott, Kindchen. Wenn man mal seine 30 Jahre lang solche Pension hat, dann guckt man die Menschen nicht bloß so von außen an. Dann sieht man auch ein bisschen, was mit solch kleinem Fräulein los ist. Das müssen Sie mir mal nicht übel nehmen. Aber ich bin doch erst seit 3 Tagen hier bei Ihnen. Das gewöhnt man. Das kommt und geht ja immer zu. Mhm. Warum wohnen die Leute eigentlich in so einer Pension? Die einen, die kommen, weil sie zusammen, die anderen, weil sie auseinander wollen. Manchen ist das Leben zu langweilig geworden, anderen zu aufregend. Da gibt's welche, die jagen immerzu hinter etwas her, was sie doch nie erjagen. Und wieder andere, die sind auf der Flucht. Sie wissen nicht, wovor. Vielleicht nur vor sich selber. Aber auf mich... Da passt das ja alles gar nicht. Na, irgendwo werden Sie schon dabei sein. Dann kennen Sie wohl Herrn Gebhardt auch sehr genau. Ich meine, gefällt er Ihnen? Ja, Herr Gebhardt ist ein schicker Mann. Sieht ja prima aus, nicht? Das wollten Sie doch hören. Er ist so ein lieber Mensch. Ach Gott, Kindchen. Ich denke, er meint das sicher auch ehrlich. Aber so ganz wird eins aus den Männern ja doch nicht klug. Wenn man jung ist und ebenso wie Sie... Dann glaubt man, das andere wäre schöner. Man möchte einmal was erleben. Aber dann? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das alles Unsinn. Aber ich kann nicht anders. Wissen Sie was? Jetzt setzen Sie sich mal hin und schreiben einen Brief nach Haus. An Ihre Eltern, nicht? Wenn Sie ihn dann auch nicht abschicken, das macht nichts. Aber raus muss es. Ja. Vielleicht haben Sie recht, Frau Hagemann. Ich will gleich mal schreiben. Sehen Sie, das wird schon alles richtig werden. Dankeschön. Lieber Vater, liebe Mutter, seid mir bitte, bitte nicht böse. Es war stärker als ich. Wir kommen sehr bald und ihr müsst uns euer Einverständnis geben. Wir wollen bald heiraten. Fritz ist so ein netter, anständiger Mensch. Frau Hagemann sagt es auch. Das ist die Inhaberin von der Pension, in der ich vorerst wohne. Natürlich allein. Es gefällt mir alles sehr gut hier. Und ihr dürft euch keine Sorgen. Ach. Frau Hagemann! Frau Hagemann! Na, was ist denn nun schon wieder? Ach je, nun heulst du. Frau Hagemann, es geht nicht. Fräuleinchen, Fräuleinchen, Sie kommen doch noch in meine Raritätensammlung. Ah, da ist ja... Na, sowas Verrücktes. Glättert das ausgewachsene Frauenzimmer doch auf dem Kindertrapez herum. Tag, Frau Hagemann. Tag, Herr Gebhardt. Ist meine Braut in Ihrem Zimmer? Nein, Herr Gebhardt, ist sie nicht. Wieso, ist sie weg? Ja, sie ist ganz weg. Sie schwebt in höheren Regionen. Holen Sie sie mal runter, da vorne am Ende vom Flur. Sehen Sie? Was? Aber Johanna, du bist nicht gescheit. Ach, Fritz, du hast mich so lange allein gelassen. Und zwar so langweilig. Ich konnte nicht früher abkommen. Komm, mach dich fertig, wir wollen ein bisschen raus. Du, ich möchte wohin, wo es Pferde gibt. Pferde? Ach so. Na, heute Abend gehen wir ins Trocadero. Pass auf, da vergisst du dein Trapez und deine Pferde. Dass wir den Pferd ihren Hafer richtig kriegen. Ja, ja. Und gestern Abend war beim Trapezakt das linke Spannseil zu schlapp. Wenn sowas nochmal vorkommt, dann fliegen ein paar nass. Ja, das hat dem Freund Johanna aber selber nachgespannt, Herr Direktor. Ja, dann muss man es halt der Rosa zeigen oder der Anna. Oder es macht es einer von euch. Ist ja ganz gleich, wer es macht, aber gemacht muss es werden. Also, das kommt mir nicht mehr vor. Aber ankennen tust du ihm nichts. Wo wärst du in unserem Alten was ankennen? Er kennst das die Pferde auch, Felix. Ja, ja. Es gibt Augenblicke im menschlichen Leben, wo die Pferde unruhig werden. Jetzt sind schon 3 Tage, was fort ist. Hast du das gemerkt, Rudolf? Wie die Trapeznummer gestern Abend wieder abgestungen ist? Mei, so wird Freund Johanna macht halt keine andere. Meinst du, dass der Alte auch noch nichts von ihr weiß? Nein, wer kann das wissen? Ich sag ja, unserem Direktor kann keiner reinschauen hinterm Frack. Und ich sag, er hätte doch zur Polizei gehen sollen. Ja, zur Polizei? Felix, da kennst du aber einen August Schichtl schlecht. Da konnte das gerade so gut selber zurückholen, wenn er das möchte. Ja, wenn er wisst, wo es ist. Ah, das war nicht schwer zu erraten. Weißt du schon, die Liebe ist eine Macht, die wo eben stärker ist, als wir ein paar Wagen radeln. Wer weiß, vielleicht ist gar ein goldenes Ringel im Spiel. Ja, ja, es gibt Augenblicke im menschlichen Leben. Ja, das sind die Verlockungen der Großstadt. Da kannst du auch recht haben. Mei, gell, so ein junges Mädel hat Sehnsüchte. In schöne Kleider spazieren fahren und auf die Nacht in ein vornehmes Lokal, wo er schöne Musik spielt. Und tanzen und einen Wein trinken. Auf dein Wohlhandchen. Ach du, ich glaube, ich bin schon ganz beschwipst. Reizend siehst du wieder aus. Bist du glücklich? Du bist ja bei mir. Aber bitte, Fritz, lass mich nimmer allein. Hallo, Fritz Gebhardt. Ah, sieh da, Maxchen. Wie geht's? Oh, das ist ja die Trapezmaid. Heute hat sie ja gar kein Trikot an. Wie? Auf ein Wort, Max. Entschuldige, Johanna. Bitte. Hör mal, Max. Johanna ist meine Braut. Bitte respektiere das. Och nö, im Ernst? Allerdings, ich möchte dich bitten... Ist ja köstlich. Na, mir soll's recht sein. Entschuldige mich, ich habe für den Tanz engagiert. Johanna, sei nicht böse, ein Freund. Warum ist dein Freund denn nicht an unseren Tisch gekommen? Och, er hatte den Tanz schon belegt. Ach so. Ich weiß nicht. Johanna, mach dir nichts draus. Und du? Machst du dir denn nichts draus? Lass es gut sein. Schau, ich hab was mitgebracht. Oh, 2 goldene Ringel. Ja, einer für dich und einer für mich. Und jetzt feiern wir unsere Verlobung. Komm, Johanna, wir wollen auf unsere Liebe trinken. Hannchen, meine liebe kleine Braut. Du sagst ja gar nichts. Bist du denn nicht glücklich? Du bist sehr lieb. Aber schau, das hier, das ist alles so neu. Das ist eine fremde Welt für mich. Dein Freund und die 2 aufgeputzten Dämchen, die da vorhin was vortanzt und ihre Beine geschmissen haben. Bei uns wird ehrlich gearbeitet. Aber das hier? Und für deine Freunde bleibe ich doch nur die Trapezmaid. Glaubst du, dass du das ertragen kannst? Ach, ich hätte dich nicht hierher führen sollen. Komm, wir wollen gehen. Johanna, du musst ihm entsagen, sonst willst du kein glückliches Los. Du bist nur ein Kind aus dem Wagen, die Sehnsucht nach ihm ist so groß. Ich kann dir die Liebe nicht geben, was sie dir verspricht und nicht hält. Dein Glück blüht allein nur im Leben, im Zauber der Schaubudenwelt. Also, Schluss für heuer. Ein trauriger Schluss. Hopp, Obacht, die Fassade! Die Fassade muss in München neu gestrichen werden für nächstes Jahr. Vorsicht, links besser anheben. Ja, ist schon recht. Vater? Na, da bist du ja wieder, Johanna. Ja, Vater, da bin ich wieder. Ist recht. Kannst gleich mit anpacken. Ja, ja, gleich komm ich. Bloß schnell mal durch in den Wagen einlegen. Und meine Handtaschel. Na, was ist da los? Wer ist gekommen? Das Fräulein Johanna ist wieder da. Das Fräulein Johanna. Ja, ist wahr. Was ist los? Ja, Fräulein Johanna ist wieder da. Fräulein Johanna ist da. Na also, ja. Morgen hätt's schon bis nach München laufen müssen. Jetzt wird's doch noch eine lustige Fahrt ins Winterquartier. Ja, ja. Es gibt Augenblicke im menschlichen Leben, wo ein Wagenradl halt doch viel runder ist, als wie das rundeste goldene Ringel. Siehst du das, Gustl, wenn es draußen so stürmt und schneit, ist halt in der warmen Stube auf dem Kanapé auch wieder gut. Ja. Jetzt lässt schon wieder deinen Kaffee geholt werden. Ich hab's gleich. Für gut zwei Monate langt's noch. Für alle? Ja, freilich, für alle. Vater, ein Herr möchte ich sprechen. Schon, ein Herr? Kennst du ihn? Nein. Einen hellgrauen Gocks hat er auf und so ein Knopfstückerl in der Hand. Aha, ja, dann lass ihn halt rein. Bitte schön, komm's. Und schon, ne? Ja, grüß Gott. Guten Tag. Sie sind Signor Schickdel? Ja, ja, bitte. Mein Name ist Tosini. Ah. Reisender in der Grande Circo, Großzirkusschau. Ja, ja, Ihren Namen kenne ich natürlich, Tosini. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz. Ah, vielen Dank. Entschuldigen Sie uns, wir haben noch was anderes zu tun. Aber geh nicht fort, Johanna, gell? Du musst nachher einen Lohn für die Leute austragen. Ist schon recht, Papa. Bella Signorina. Ah, Signor Schickdel, in Inverno, in der Winter, Sie arbeiten auch? Ja, also eigentlich nicht, nur so gelegentlich, wissen Sie, Wohltätigkeitsvorstellungen in Sälen und so. Mhm. Und Sie dafür behalten und bezahlen Ihre Leute die ganze Winter? Meine Leute, wieso? Hm? Ja, freilich, freilich. Aha. Na, dann können Sie effektiv nicht kommen auf eine grüne Zweig. Also, mir ist er grün nur, wenn er seine Platel vielleicht nicht so laut klingeln. Na, ich denke, einiges müsste natürlich anders werden. Was sagen Sie da? Also, Signor Schickdel, es sich handelt um Folgendes. Ihre wie ist die deutsche Wort? Unternehmen, meinst du? Unternehmen. Ja. Gefällt mir sehr gut. Ist gut gewachsen. Nur viel zu wenig kaufmännisch. Ich denke an eine Art Società, Interessengemeinschaft zwischen uns. Wie denken Sie darüber? Ja, und da müsste ich dann meine Leute fortjagen. Nein. Was heißen fortjagen, ich bitte? Man muss doch rechnen, vernünftig. In Primavera, im Früh. Im Frühjahr? Ja, ja. Sie holen sie wieder. Oder eben andere. Ah, Signor Schickdel, die junge Fräulein, ist Ihre Tochter? Meine Tochter, ja, die Johanna, freilich. Ah. Oh, Bella, eine hübsche Fräulein. Ich bin unverheiratet, Signor Schichtels. Capisco? Ach so, Sie meinen, ja, so wissen Sie, ich lege der Johanna nichts in den Weg, aber ich fürchte, Sie holen sich da einen Korb. Unter gewisse Bedingungen, ich bin bereit, eine große Kapital zu investieren in unsere Fusion. Wir könnten machen die größte Wanderschau von die ganze Europa. Aha. Ein fremdes Geld. Sie. Na, da danke ich Ihnen schön für Ihr Angebot, Herr Tosini. Mm. Schauen Sie, wir wollen ja gar keine reisende Großgeschäftemacherei werden. Wir wollen Fahrende bleiben. Bis zum Mai, wie könnte mit alles so weit sein? Bis zum Mai. Ha, bis dahin schlafen meine Burschen schon lang wieder unter ihrem gewohnten Dach. Au! Grüezi Dirk nochmal. Was ist denn los? Oh, seit 14 Jahren schlafe ich schon da herunter unter dem Bühnenboden. Und die Rimpfe, ich muss mich aufsitzen und den Kopf umhauen. Ach, es gibt Augenblicke. Ja. Schlafen wir weiter. Ja, wenn du so denkst. 14 Jahre. 14 Jahre ist das sozusagen meine Heimat. Und am Bühnenboden. Und auf der Landstraße. Da muss Staat sein, Luckel. 14 Jahre. Staatsei. Aber eigentlich, wenn man es richtig betrachtet, ist ja die ganze Welt unsere Heimat. Bis ins Frankreich, nein, sind wir schon gekommen. Und voriges Jahr in der Schweiz drunten. Ja, wo die Frau Direktor ihren Feier- und Flammentanz noch tanzt hat. Ja, siehst du, gerade dort oben, über uns, da hat sie getanzt. Ja, über uns. Da ja. Ist ein Boden. Aber manchmal möchtest du halt einen Boden unter dir haben. Nicht allebei Wagenradl und der Landstraße, wo unter dir zurückläuft. Dann braucht man bloß abspringen. Aber so leicht geht das halt auch nicht. Das Loslassen und das Abspringen. Es gibt eben Augenblicke im menschlichen Leben. Ja, wo man unbedingt der Ruhe geben muss. Und das ist bei der Nacht, wenn die anderen schlafen wollen. Ja, bist du auch wach, Rudolf? Nein, ich rede im Schlaf. Tut seine philosophischen Betrachtungen beim Tag abhalten. Und mir mein Stroh da lassen. Ja, wer zieht mir denn das ganze Stroh weg? Seid doch einmal steuert. Halt's doch, da kommt doch wer. Das ist die große Geistererscheinung. Na, ich bin's. Moritz, du bist es. Ja, es muss einer raus in Marten hin. Ich kann nicht, ich finde der Finstern mein Holzfuß nicht. Teben muss einer holen. Der Teebaum? Ja. Ist bei der Frau Direktor schon soweit? Ja. Ja, gut, ich komm schon. Geh, lass mir mal da vorbei. Ja, ja. Lass mich doch den. Ja, aber schnell. Schick mich. Mei, Felix, es wird doch alles gut gehen. Ja, so sparte Kinder werden oft nicht recht fest. Selten, dass der Mensch auf der Landstraße anfängt. Aufgehört hat schon oft einer auf ihr. Eins. Zwei. Zwei ist schon. Oh mein Gott. Wo werden wir in einem Jahr um die Zeit sein? Ja, wo denn? Auf der Landstraße halt. Was hat denn die Marille? Bleib mir liegen, Laura, ich steh schon auf. So, der Papa ist schon da, gell? Hat die dumme Uhr unsere Marille erschreckt? Wie spät ist denn? Zwei hat's geschlagen. Ja, wir sind ja ein Geburtstagsmarille. Vor einem Jahr um die Zeit, da haben wir gesagt, über ein Stindl kommt's Kinderl. Und heute, wenn wir da sind, muss der Papa gleich was Schönes kaufen. Hier macht die Uhr. Hast du dir einen Diesel schon gegeben? Ja, wo ist er denn, der Diesel? Wo ist denn der Papa herzaubern? Jetzt pass auf. Hokus, Hokus, Six, da haben wir ihn schon. Geh, der Papa kann zaubern. Wie macht's, Pferdl? Trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp, trapp. Schlaft's noch nicht? Doch, jetzt ist eingeschlafen. Dann legst du dich auch wieder nieder. Gell, Papa? Ja. Musik denn mit dir da los, hä? Lauern Sie da am nächstbesten Baum hin und blast auf seinen Fuß habe. Ja, was soll denn das bedeuten? Ich passe mir der Umgebung an. Ja, du bist nicht ohne. Du gefällst mir. Er passt sich der Umgebung an. Na ja, da waschen sie vor dem Wagen Mutterns Fleischtippe ab. Da drüben sonnt sich einer mittenbank die grüne Wiese. Da baumeln die Künstlertrikots gemütlich am Apfelbaumast. Und ich spiel Mundharmonika. Ach so, du bist der Romantiker, hä? Was bin ich? Was bist denn du überhaupt für einer? Na ja, so einer, nicht? Einer von der Tippelgilde. Und was suchst du noch bei uns da? Also nicht beleidigen, ja? Nicht beleidigen, ich bin hier engagiert. Du hast uns gerade noch gefällt. Also der da drüben mit der Tolzbeen, der hat mir just eine Menge von der Chaussee weggeholt. Ach so, der Moritz. Ja, zum Abbauen wahrscheinlich. Ja, wann soll denn losgehen? Heute Nacht, nach der Vorstellung heute. War denn Nacht? Ach, ihr habt wohl den Boden noch nicht raus. Ja, so romantisch, wie es ausschaut, ist es auch wieder nicht. Ja, Sarika. Ihr glaubt, der Mensch muss egal welch arbeiten. Sieh mal, unser Einer hat das ganze Jahr Urlaub. Aha. Ja. Urlaub von Gott und aller Welt. Wir schweben sozusagen zwischen Himmel und Erde. Oho. Aber ihr greift immer zu mit der einen Hand nach dem Ast von Chausseebaum und mit der anderen, da wollt ihr euch so ein bisschen unten an der Erde festhalten. Ja, aber dafür können wir heute oben loslassen, wenn ihr mal sehen müsst, Bonnie. Und dann stehen wir wieder auf dem Boden. Und siehst, das kennt ihr heute nimmer. Naja, schön, nicht? Der eine ist eben gerne Käse, der andere Apfelmus, nicht? Das ist, sag mal, was hast du denn da für einen Packen Zettel unter den Arm? Du? Lass mal sehen, ja? Okay. Einmaliges Jazzspiel, nur wenige Tage. Michael Aujos Schichtels weltbekanntes Illusionsvarieté aus München. Das größte Unternehmen seiner Art ganz Deutschlands. Ja, das glaubst. Was tue ich? Ja, so, ja. Repräsentation aus dem Bereich der höheren Magie. Magie? Sag ich ja, also 40 Mitwirkende, Donnerwetter noch mal, das ist ja eine dolle Kiste. Ja, hast du gemeint, wir fahren bloß spazieren mit unseren 8 Wohnwagen und 4 Backwagen und 45 Mann Personal. Na, bei den Schichtel, da ist was los. Nanu, was macht denn der Dings da, wie heißt der noch, der mit den Holzbeinen da drüben? Ach so, der Dings, der Moritz, das ist unserem Herrn Direktor sein Leibdiener. Sein was? Sein Leibdiener. Der tut schon seit 20 Jahren dem Herrn Direktor seinen Frack ausklopfen. Naja, du bist hier wohl so was wie Reklamechef, ja? Ach so, weil ich gerade die Zähle im Arm hab. Na, ich bin der Kramerluckl. Und auf die Nacht Athlet, verstehst? Lass den Ärmel unten. Mensch, stimmt mal bloß nicht an mit die Muskelgebirgslandschaft. Ah, Nachmittagsschule ist aus. Jetzt kommen Kinder zum Schauen. Moritz! Da schau hin, am zweiten Wagen dort. Das ist unser Direktor. Ja? Da bin ich, Herr Direktor. Geh, ja, Moritz, hol mir mal einen Magel, wird schien ja. Aber geschwind und leg's dabei aus. Ja, schräg, Herr Direktor. Aha. Also, das ist der Olle. Na ja, ganz in Schale, Frack und weiße Weste. Ja, so tritt er überall auf. Bloß auf dem Oktoberfest in München. Da hat er den größten Spaß damit, dass er selber den dummen August macht. Ja. Was kaufet ihr denn so, ihr Lausbuben? Gangert heim? Wartet noch, ich will euch helfen. Jetzt stand ich auf und versohl euch der Hintere. Oh Jäckerle, bald ihr noch aufstehen könnt. Das ist ja ein Ding. Wer ist denn das da drüben? Das ist unsere alte Anna. Kraft- und Riesendame. Naja, ein Schenkelumfang von 1,18 Meter. Ah. Und die hat der Schichtel vor 26 Jahren, wie er angefangen hat, als junges Mädel seiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Die hat sich aber gut ausgewachsen, das Mädchen. Das ist vielleicht eine schwere Jungfrau. Naja, Jungfrau kannst du weglassen. Schwer schon. 2,60 Zentner. Und heben tut es 2 Zentner mit einer Hand. Ja, die lässt sich in der Vorstellung ein Brett auf den Busen auflegen. Da dürfen drei erwachsene Männer draufsteigen. Drei? Haben alle Platz drauf. Was? Mhm. Die muss ich mir mal näher bekicken. Das ist doch gar nicht zum Glauben. So ein Lausbübel, so ein Schlechtes. Kommt einfach nicht mit zu. Mein Geld ist fort und Bierle habe ich auch keins. Ihr Blechstuhl! Komm du her! Du holst mir jetzt ein Mäuschen Bier, gell? Nein! Aber lass den Schulrenzel da, dass du wiederkommst. Nein! Ja, was ist denn jetzt das? Ihr Lausbuben hat mir den Schutzzipfel auch noch abgeschnitten, wo ich das ganze Geld nicht drin gehabt habe. Oh, du liebste Bette von Biberach. Ja, aber was ist denn los, Anna? Warum schreist du denn gar so? Oh, mein Direktor, die Lumpensäckel. Das Geld haben sie mir gestohlen und ich habe kein Bier. Wie viel hast du denn schon gesoffen heute? He? Oh, mein, erst 30 Mäsle habe ich getrunken. So. Also, da hast du nur einen Magel. Dass man nicht vom Fleisch fasst, gell? Ja, danke schön, Herr Direktor. Ich finde die Mark war zu wenig. Ja. Die ist 1,50 wert. Ja. Aber was ist denn nun passiert? Das ist ja plötzlich ein Wirbel hier. Na, Fralli, muss ja schon gefangen. Jetzt wird's Zeit zum Herrichten für die Vorstellung. Ah ja, der dumme Euer sieht ja auch schon nach dem Theater rüber. Ja, das ist der Rudolf. Der neben Euer ist. Nein, das ist der Felix. Moment mal, ich glaube, du bist besoffen. Was? Du siehst drei, das sind aber bloß zwei. Also pass mal scharf auf. Der eine da, das ist der Rudolf, ja. Der macht bei uns einen August. Ja. Und der daneben, das ist der Felix, ja. Der ist Artist. Naja, und die anderen, die schaust du selber an. Ich muss jetzt rüber in den Garderobe, gell? Also der eine, naja, also schönen Dank auch, Herr Fremdenführer. Ja? Herr Direktor, die Virginia habe ich da. So, ja, ist schon recht. Gib's nachher. Du schau mal, Laura, sitzt mein Frack? Ja, ja. Gib mir mal meinen Zylinder her, bitteschön. Da. Dankeschön. Na, Moritz, auf was wart's denn noch? Ja, aufs Geld, Herr Direktor. Eine Mark habe ich ausgelegt. Ach so, ja, ja. Die kannst du natürlich haben. Da schau her. Du hast das raus aus dem Zigarren nicht wie. Siehst du das da? Die schönen Zigarren, die hast du mir heute alle kaputt gehabt beim Frack ausklopfen. Mein, oh mein. Wir müssen schon entschuldigen, Herr Direktor. Na, das nächste Mal tust du das raus aus der Tasche, gell? Ja. Und jetzt sollst du das auch, du Torgaff. Aber Gustl, du bist doch ein gemeiner Mensch. Kümmer dich du um deine Weibsen, gell? Ich kümmere mich um meine Mannsbrüder schon selber. Wer in Nummer 1 bis 4 zu tun hat, über den Garderob, los! Moritz, da geh schnell her. Da hast du das Magel. Mhm. Aber dass du zum Herrn nichts sagst. Ja, nein, kein Würfel. Dankeschön, Frau Direktor, dankeschön. Die größte Schichtelattraktion war seine Fallbeil-Guillotin. Er hat so manche gescherde Ruhm geköpft mit seiner Köpfmaschine. Doch nie zum Schaden der Person hat er das Köpfen demonstriert. Er hat dann jeden hinterher den Billy wieder aufmontiert. Das hat's in der Welt geschickt, gar niemals nicht geben. Ist dort einer köpft worden, war er nie mehr am Leben. Und trotzdem rennen so viel Leid ganz kopflos in der Welt herum. Sie passen nimmer in die Zeit, schon eher ins Panoptikum. Die Gruselschauer Ganselhaut muss heut das Kino produzieren. Der Schichtel ist ein Waisenknecht. knapp, da kann er nimmer konkurrieren. Das hat's in der Welt geschieht, gar niemals nicht geben. Die grausame Leinwand, ja, die kostet uns noch's Leben. Damen und Herren, zum Schluss unserer heutigen Abschiedsgala-Vorstellung habe ich die Ehre und das Vergnügen, Ihnen die Enthauptung einer lebenden Person auf freier Bühne zu zeigen. Genau wie in Natura. Dies ist die Spezialität meines Theaters und war bereits einmal von der Polizei verboten. Zwängt der Konkurrenz. Rudolf, August, halt's Maul. Was Sie hier auf der Bühne sehen, ist die Guillotine. 3,80 Meter hoch, 60 Zentimeter breit. Hier oben das Fallbeil, 70 Pfund schwer, haarscharf geschliffen wie ein Rasiermesser. Ohne Schneid. Ohne Schneid. Hier das Brett, da wird der Delinquent hinaufgeschnallt, hineingeschoben. Der Scharfrichter bricht den Stab, spricht: Richter, habe ich recht gerichtet, drückt auf den Knopf. Und das Beil trennt den Kopf vom Rumpf. Der Delinquent kommt dann zur Anatomie. Oder sonst wohin. Oh, Herr Direktor, was kommt denn da für einer? Der Rote da? Wer denn, August? Der da? Ja. Das ist der Scharfrichter. Aha, drum riecht er so scharf. Also, wer sich jetzt probeweise einmal hinrichten lassen will, bitte auf die Bühne heraufzukommen. Es tut nicht weh, es kitzelt bloß ein bisschen. Sollte niemand da sein zum Hinrichten, dann kommst du dran, August. Oh, ich bitte um 1000 Pfund Wachskerzen. Für meinen Kopf, da war's doch geschaut. Ja, ich mach mit. Aha, da kommt ja einer. Oh, mein Lebensretter, ja, geh nur grad her. Um dein Wasserkopf, da ist's ja nicht geschaut. Sie wollen also die Enthauptung mitmachen? Gut, tun wir mal den Kragen und das Krawattel ein bisschen runter. So, und jetzt kommt die schwarze Zipfelmütze über den Kopf. Aha, die Müpfelzitze, damit ihm kein Blutströpfel in die Augen kommt. August, geh nicht so nah her, da sehen ja die Leute nichts mehr. So, und zum Schluss wird diese Binde um den Hals gelegt. Oh, halt, halt, Herr Direktor, Sie haben meinen Kopf mit erwischt. Na, das macht doch nichts, auf einem Meer geht's auch nicht mehr drauf zusammen. So, und jetzt ziehen wir fest zu. Ja, was ist denn jetzt schon wieder depperter Teufel, depperter? Ja, Sie tun ihn ja der Drosseln. Ja, das ist doch gleich, ob man jetzt hinten köpfen oder drosseln. Jawohl, Tapter, hieß das er hinwärt. Und jetzt nauf auf die Guillotine. Herr Kapellmeister, bitte. Aha, jetzt wär's ernst. Oh, du armer Teufel, du tust mir ja schon recht leid. Falls es jemand nicht sehen kann, bitte auf drei die Augen schließen. Auf drei fällt das Beil. Eins, zwei, drei. So, jetzt ist schon vorbei. Gehörst du mit einem Kuisel auf? Der braucht keine Muse nimmer, der ist ja schon hin. Bitte jetzt schnell 6 bis 8 Personen heraufzukommen, um sich zu überzeugen. So, schauen Sie sich noch alles genau an. Herr Direktor, Herr Direktor. Was bist denn du schon wieder, August? Die merken es ja doch nicht, wie wir zwei das machen. Ja, du, gerade wie wenn da ein Schwindel dabei war. Bitte, hier sehen Sie den Kopf. Das hier ist die Wirbelsäule, hier die Speiseröhre und hier die Luftröhre. Bitte nur ruhig näher heranzutreten. Der beißt immer. So, wenn Sie alles gesehen haben, dann bitte wieder abzutreten. Damen und Herren, den Kopf abhauen ist ja keine Kunst. Aber den Menschen wieder zum Leben zurückzurufen, das ist die Kunst. Herr Kapellmeister, bitte. Durch die Macht des Zauberspruches Cento me cento, ciri mi ricciato, spiri mi ripatro e quattro. Mensch, steh auf, August, heute war sein Kopffest. Ja, Herrschaftszeiten, hört's noch einmal auf mit der Muse. Jetzt wären wir fast sein Würschchen runtergefallen. Herr Direktor, halt, halt! Was ist denn schon wieder los, August? Haben wir nicht verkehrt aufgesetzt? Ein Wotnasen ist ja vorn. Pappt er schon? Wer? Ja, der Kopf. Ja, der ist gut, der glaubt, wir haben ihn mit Schusterbechen aufgepappt. August, halt einmal das Rührflaschen und in die Zipfelmützen rein. Jawohl. Jetzt rühren wir ja schon. Aufwachen! Da schauen Sie her, da haben Sie 3 Mark. Aha, hier, jetzt ist er aber schnell aufgemacht. Da kaufen Sie einer jetzt eine Flasche Wein auf den Schrecken auf und gehen ins Hintere und lassen Sie einen abwaschen. Und Sie, verehrtes Publikum, haben jetzt eine Enthauptung gesehen, genau wie in Natura. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und dieses war der Schluss sowie das Ende unserer heutigen Abschiedsgala-Vorstellung. Ich spür nicht. Du seid doch noch jung, ihr haltet doch raus. Moritz! Ja? Komm her. Herr Direktor! Hast du schon alles hergekriegt? Wir haben Hunger. 5 Pfund Pressack und 5 Pfund Leberkäse habe ich geholt. Portionen sind schon hergekriegt. Das Brot auch. So, dann ist schon recht. Aha. Da schau, da sind 20 Mark, die verteilst noch als Zigarettengeld. Dankeschön, Noi. Und da? Du hast heute halt das Magel von die Virginia auch wieder. Weißt du, wie du dauerst. Aber dass du für der Frau nichts sagst. Nein, danke schön, Herr Direktor. Nein, der Frau Direktor. Sag ich doch gewiss nichts, gar nichts, sag ich doch. Ja, Herr Malugel. Ja, was gibt's? Also ich weiß nicht, dass sich euer Oller so mitten mangelndem Personal rinsetzt und genau denselben Pressack verdrückt. Das ist ja vielleicht ganz schön, nicht? Ja, aber zieht doch hier in der Autorität. Oh, was verstehst denn du von unserem Direktor? Na, hör mal. Ich hab schon den jungen Dutter. Was ist denn nun? Da drüben gibt's wohl Sänge. Ja? Das war ja noch schöner. So was hat mir ja noch keiner gesagt. Du überleg das für Moritz, gell? Bevor du das noch mal sagst. Jawohl. Und ich sag's noch mal. Murkst hast du! Und mein Haar hast die ganze Nummer geschmissen. Du halt die feine Zugsage, ja? Du Frack aus Putzer, du Kreisiger. Ah, das ist gut. Was bin ich, hä? Du, jetzt sag dir das auch noch, gell? Dass du das gewesen bist, der bei mir mein Holzfuß verzogen hat damals, wo die Marille auf die Weine gekommen ist. Oh, ich hab schon gell, gell, gell? Das hab ich noch nicht vergessen. Die ganzen 10 Jahre. Was hab ich? Ja? Nimmst du das zurück, du Artistenpolanti, du weniger? Ja, jetzt geht der Alte rüber. Mach's mal Platz. Das sag ich schon einmal. Pass wieder durch. Was ist denn da los mit euch zwei? Hä? Moritz, red. Der Felix, der hat, weil ich... Wie ist jetzt das angegangen? Sau dummer Schmarrn was eigentlich. Ich komme mit der Stamme auch. Und was hast du zum Sagen, Felix? Ja, das war wegen dem, weil. Na, alle zwei sind wir halt aufgegangen, ja. Nicht? Weil, wegen nix eigentlich. Nein? Du. Mann, wir vertragen uns wieder, hä? Ja, wir haben uns ja nicht. Also. Dann kann ich ja wieder gehen. Ihr Hans Wursten. Springt's einem bloß umsonst rum. Ja, nun ist wieder nicht mit dem Hackfleisch. Aber großartig, wie der Olle das macht. Siehst, das ist der Schichtel. Also der Laden gefällt mir. Und wo geht nun von hier aus der Reise hin? Jetzt geht's nach München. Zum Oktoberfest. Hm? Mal aufpassen. Ja. Heute Nacht wird durchgearbeitet. Wenn wir morgen Mittag an Ort und Stelle sind, wird zum Aufbauen ein Fassel Freibier aufgelegt. Oh, das ist gut. Ja. Also, fertig. Ja. Abbauen. Also, dann packen wir's. Jawohl, machen wir, Meister. Machen wir es. Thank you. so. Au, mein Fuß! Sie, Herr Nachbar, kennst du, dass es keine Verwechslung gibt? Der untere ist der wenige. Schauen Sie nur gerade an, wie er sich wieder zusammengerichtet hat, der Sichtel. Mit seinem schmierigen Frack und seiner roten Perücke. Ein Urviecher! Aber Sie, so gibt er sich bei bloß einem Münchner zum Besten. Auswärts macht er alleweil einen ganz vornehmen Direktor. Schichtl! August, steh dein Passgang hin, dann fange ich zum Reden an. Jawohl, wir kriegen jeden dran. Halt's mal, August. Hochgeehrtes, hochgeschätztes Publikum. Hochgeschätztes, hochgeschwätztes. Ja, geht's doch grad her, ich beiß ja keinen. Glaubt ihr, ich schrei mir mein Lungen raus wegen euch Rahmen übereinander. Hier ist der August Schichtl, die weltberühmte Attraktion. Hier sehen Sie Titania, die verzauberte Fee. Von der Schwandala he! Diese Dame lasse ich auf offener Bühne verschwinden. Keine Spiegelversenkungen, keine Vorhänge oder ähnliche Schwindel, sowas gibt's bei mir nicht. Wir machen ganz einen anderen Schwindel. Wer will seine Schwiegermutter los sein, rein damit. Bei mir holt euch der Teufel alles ab, nüchtern, da spart's Geld für Dresch. Was kauft's denn so? Bäh! Geht's herein, schaut's hinaus. Zure Kasse! Zure Kasse! In 5 Minuten beginnt die Vorstellung. Die fordern sollen reingehen, dass die Hintern auch dran kommen. August, mach einen Purzelbaum, dass die Maulaffen was sehen. Jawohl! Und wir fangen jetzt an und ihr steht draußen mit euren Gipsköpfen. Ich geh jetzt rein. Bäh! Nora, wie geht's denn? Wie geht's denn unserem Marille so? Nicht besser. Gustl, ich glaub... Was glaubst du, Laura? So red doch. War der Doktor noch mal da? Gerade ist er gegangen. Und was sagt er? Eine schwere Lungenentzündung. Er sagt, es ist keine Hoffnung mehr. Marille. Schau, Laura, jetzt macht's die Augen auf. Marille, kennst du mich, der Papa ist da. Jetzt. Marille. Laura, es ist aus. Unser Marille. Warum? Laura, ich muss aus. Hey, Augustl, geh nur wieder. Die Leute dürfen ja nichts merken. Aha! Hier ist der Schichtl! Jetzt alle mal noch da mit euren Tagsköpfen und halt's Maul auf den Pfeil. Hier sehen Sie die Enthauptung einer lebenden Person. Geht's rein und lasst euch einen holzigen Kohlrabi runterhauen. Der ist er nicht wert. Alter, gib mir meine Jacken her. Mhm. Ich weiß gar nicht, ist es heute so kalt oder friert es bloß mehr so? Da, es geht mir schon fast selber so. So ist's. Zuerst ist der heiß und dann passt zu ihm grad. Und zuletzt möchte ich so schier ein bisschen fresteln. Ja. Seit uns der Herrgott unsere Marille wieder genommen hat, sind wir halt schon langsam alt geworden miteinander. Vater? Ja? Die Post habe ich da. Aha. Ist was Besonderes dabei? Ja, da ist eine Sammelliste vom Schaustellerverband für die Geschädigten vom Oktoberfestbrand. So. Ja, da schreibst 200 Mark ein, Johanna. Mhm. Und das Waisenhaus schreibt, dass die Kinder also heute Nachmittag um 3 Uhr pünktlich da sind zur Vorstellung. Aha. Die Kinder freuen sich schon alle sehr, schreiben's. So wie der alte Schichtel können sie sich gar nicht freuen. Oh mein Gustl, du bist doch immer der Gleiche, wenn du nur ein Theater voll Kinder haben kannst. Es gibt ja auch nichts Schöneres als wie ein Theater voll Kinder. Voll Kinder an. Ja, hast schon recht, Gustl. Da vergessen wir es dann schon wieder, dass wir alt geworden sind. Und schau, besser das Gesicht runzlig als das Herz. Wenn man ein Leben lang die anderen frei gemacht hat, was will man da noch mehr? Naja. Hinterher kennt man es erst, dass man selber auch nicht leer ausgegangen ist dabei. Siehst du, Laura, das ist unser Kapital, das wir uns aufgespart haben. Und die Erinnerung, das sind die Zinsen davon. Du bist halt doch ein Zauberer. Ja, das hast du mir schon vor gute 30 Jahren gesagt. Aber schau, das ganze Leben ist ja bloß so ein Zauberkunststückel. Wenn es einmal nicht ganz klappt, schnell einen kleinen Hokuspokus, dass die Zuschauer nichts merken, dann sagt jeder, ah, der hat's los. Bloß da drin, hinterm Frack, da darfst du halt selber keinen Hokuspokus vormachen. Ja, da muss alles echt sein. Dann hat's Bestand, willst du doch sagen, Vater, ne? Oh mein, Johanna, Bestand. Was hat schon Bestand? Einmal kommt da doch die große Dampfwalzen, Zeit, und wolltest alles sein. Freilich. Es werden andere Zeiten kommen. Und andere Menschen. Mhm. Aber wenn man nicht die Hoffnung haben dürft, dass von dem, was echt und gut ist, was bleibt, von dem, was du uns heute bist, dann war ja alles umsonst gewesen. Hm. Und das kann nicht sein, Vater. Ja, ja, die Hoffnung, Johanna, das ist das Einzige, was keine Macht die Menschen nehmen kann. Die Hoffnung ist eine Zuflucht, die der Mensch braucht. Wenn er die einmal nicht mehr hat, dann kommt die Angst. Ihr Kaffee, Ihr Gebäck, mein Herr. Ja, danke schön. Und bring es mir bitte eine Zeitung. Eine Zeitung, jawohl, sofort. Gestatten Sie? Ja, bitte schön. Ja, aber das ist ja der Julius. Du? Johann. Ja. Ach, so eine Überraschung. Ja, wer kommst denn du daher? Geh weiter, setz dich. Ja, Julius, es ist wohl eine Überraschung. Ich bin nur den einen Tag hier, ich hab für meine Schau abgeschlossen. Mensch, Johann, so sieht man sie wieder. Na ja, nach über 30 Jahren. Geh, erzähl, wie geht's? Was machst du denn geschäftlich? Na ja, es geht so. Ich hab eine Panoramaschau. Aha. Geht recht gut. Geheirat habe ich auch. 3 Kinder. Aha. Wir wohnen in unserem eigenen Haus. Alles in Ordnung. Ich bin soweit schon zufrieden. Na? Und was treibst du? Ich? Ja, ich hab meine 3 Schießbuden unterwegs. Na ja, und alles andere ist eigentlich wie bei dir. Wir haben auch unser Haus im Grünen. Aber sag einmal, hast du vom Xaver was gehört? Ja, das geht ihm auch gut. Der hat eine Marionettenbühne. Ist auch verheiratet. Na also. Weißt du was, Johann? Du hast doch heute Abend Zeit auf ein Glas Wein. Mhm. Das muss doch gefeiert werden. Ja, gern. Du hast doch ab und zu noch gute Ideen. Ne? Ja, ja. Na und August? Ja, der. Ja, der. Du scheinst also auch Bescheid zu wissen über ihn. Freilich, genau. Ist eigentlich sonderbar. Von uns haben wir nichts gewusst. Aber über ihn wissen wir alles. Ja. Wir sind zu Wohlstand gekommen, aber er ist berühmt worden. Er ist berühmt worden, ja. Und warum? Das wissen wir ja heute auch. Wir hätten es damals schon wissen sollen, wo wir bloß den Streit gesehen haben. Aber das ist ja vorbei. Ich denke, wir werden heute Abend mit einem Glaslach den Gustl hochleben lassen. Und somit fordere ich euch auf, einzustimmen in den Ruf, das Brautpaar lebe hoch! Hoch! Zimmer drin geht's ja heute hoch her. Ja, das war das erste Mal, dass nicht hoch hergeht, wo der Schichtel dabei ist. So, der Schichtel? Freilich, ist doch die Hochzeit von seinem Ziehsohn. So ein Ziehsohn hat er? So erledigt das Kind von der alten Anna sein. Ah, von der Dicken da, die früher als Riesendame auftreten ist. Ja, von der. Und den hat er angenommen? Ja. Ist halt ein guter Kerl, der Schichtl. Halt, halt! Um Gottes Willen! Muss ich aufhören, aufhören! Was ist jetzt? Das muss ich auf einmal. Da! Ja. Da läuft einer raus! Sie schauen Sie, die Tür ist offen geblieben. Da muss was passiert sein. Ja, der Schichtl ist gestürzt, der Schichtl. Schauen Sie, jetzt legen Sie auf die Bank. Sie, der ist ja... Um Gottes Willen, tot. Der Schichtl. Der Papa Schichtl. Jetzt gibt's keinen Schichtl mehr. Und mitten aus der größten Fröhlichkeit raus. Ja, aber anders hätt's beim Schichtl eigentlich gar nicht sein können. Wie oft hat er einen Tod erschossen? Mein Gott, der Schichtl. Ein großer Zauberer war er. Aber das Leben hat er sich jetzt nicht mehr erzaubern können. Das ewige Leben kann sich halt keiner erzaubern. Aber die Unsterblichkeit, die hat sich der Schichtl erzaubert. Ja, so endet Schichtls Leben. Plötzlich war's mit ihm vorbei. So ein Mann wird's nimmer geben, seine Kunst war Zauberei. Jeder sagt, auf geht's beim Schichtl, besonders in der Wiesenzeit. Ja, dein Name, Papa Schichtl, der hat längst Unsterblichkeit. Sie hörten Auf geht's beim Schichtl von Justin Schröder. Es sprachen August Schichtl, Fritz Strassner, Lora, Christa Berndl, Johanna, Christiane Blumhoff. Ferner Ludwig Schmidt-Wildi, Rolf Castell, Maxel Graf, Karl Obermeier, Hans Stadtmüller, Bum Krüger, Wolf Euber und viele andere. Die Moritaten sangen Max Grießer und Ernie Singer. Komposition Raimund Rosenberger. Regie Olf Fischer. Produktion Bayerischer Rundfunk 1969.